Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt und wir beginnen immer montags mit einer offenen Runde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder bitte mailen domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Alex. Morgen Alex. Hallo Domian. 17 bist du? Ich bin 17, ja, ich werde bald 18. Okay, um was geht's? Ja, also... Wie gesagt, wir sind halt sehr jung, ich und meine Freundin. Die wird jetzt auch erst 17 und sie ist schwanger im vierten Monat. Das wissen wir noch nicht so lange und es hat uns irgendwie total umgehauen. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, wie weiter. Oh ja. Wie lange seid ihr zusammen? Seit über 2 Jahren schon. Also das ist auch sehr stabil. Also das wird, denke ich, noch lang gehen. Das Problem ist halt, dass unsere Eltern das noch nicht wissen. Und vor allem meine Eltern werden da, glaube ich, ziemlich harsch reagieren. Ja. Ja. Über Verhütung wisst ihr Bescheid, ne? Wir verhüten auch, muss man sagen. Und? Also wie ist das passiert? Oben die Pille darf sie nicht, wollten wir auch erst, haben wir überlegt. Und ab und zu haben wir es mal weggelassen. Also habe ich nicht verstanden, die Pille habt ihr erst mal weggelassen? Nee, das Kondom. Wir haben dann einfach unverhütet miteinander geschlafen, einfach weil wir jetzt keins hatten oder so. Und dann dachten wir uns ein- oder zweimal, das ist halt nicht so wild. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, man hört das immer so. Echt, das ist wirklich Wahnsinn. Wir werden alle seit Generationen zugeballert. Per Bravo nur ja, allein. Das haben wir uns auch gedacht. Und man sieht auch immer im Fernsehen, ja, die Mütter, und da gibt es ja gerade diese Einmal-Sendung und so. Genau, und einmal ist keiner, gibt es bei dem Thema nicht. Aber man glaubt halt nicht, dass man es selber ist. Auf einmal ist weißt du so? Ein Schicksal, was man vorher so genau, aus einer ganz anderen Perspektive gesehen hat. Genau. Genauso passiert es natürlich auch, wenn man sich eine schwere Erkrankung holt durch ungeschützten Sex. Ne? Da ist einmal auch nicht keinmal. Ja, also das stimmt. Also das werden wir jetzt auch in der Zukunft anders machen, nur das Problem jetzt ist schon zu spät. Ja gut, aber für die Zukunft kann man daraus ja auch was lernen. Ja. Jetzt ist deine Freundin im vierten Monat schwanger. Ja. Niemand weiß es. Eine gute Freundin noch, aber sonst weiß ich es nicht mehr. Was sagt sie dazu? Wie bewertet sie die Lage? Die Freundin jetzt. Deine Freundin? Nee, deine Freundin meine ich. Ach, meine Freundin, ja. Ja, sie weiß es halt, dass es nicht geht, dass wir das Kind so normal aufziehen. Wir können ihm ja keine normalen Bedingungen bieten. Andererseits, also wollen wir es irgendwie auch nicht abtreiben, das wäre mittlerweile auch fast schon zu spät. Wir haben uns da mal schlau gemacht im Internet. Da müssen wir schon irgendwie ins Ausland fahren, das wäre natürlich irgendwie gar nicht vorstellbar. Dann würden wir es schon austragen. Aber dann sind wir halt der Situation ausgeliefert, dass unsere Eltern das erfahren. Die werden das ja mitbekommen, meine Freunde. Also die kennen die noch nicht mal, muss man sagen. Aber wie, die kennen die nicht? Nee, die wissen noch gar nicht, dass ich jemals eine Freundin hatte. Wie bitte? Du bist seit 2 Jahren mit dem Mädel zusammen und die wissen also nicht? Also ich war nicht meine erste Freundin. Ich hatte so mit 14 meine erste Freundin. Das habe ich denen halt auch nicht erzählt. Die ist dann nur zu mir gekommen, wenn die mal nicht da waren. Und warum erzählst du das nicht zu Hause? Was? Warum erzählst du das nicht zu Hause? Also, ja, früher war es mir so peinlich. Dann dachte ich mir, was sagen? Dann spreche ich mich drauf an, erzählen das dann meiner Großmutter und wie man das so kennt. Und dabei habe ich wirklich gemerkt, dass die es auch gar nicht irgendwie positiv bewerten würden, wenn... Sie wüssten, dass ich eine Freundin habe. Sie sagen halt immer, dass die Zeit und sowas. Ja gut, aber du bist 17. Da kannst du eine Freundin noch haben und schon eine ganze Weile. Aber das kann man denen irgendwie gar nicht vermitteln. Sind die denn eher konservativ drauf, deine Eltern? Genau. Also sie sind christlich. Also sie haben mich nicht wirklich christlich erzogen, aber diese Werte versuchen wir schon zu vermitteln. Auch kein Sex vor der Ehe. Und erzählen dann immer, sie haben 10 Jahre zusammengelebt und dann erst geheiratet und hätten halt vorher keinen Geschlechtsverkehr gehabt und so. Sind deine Eltern in irgendeiner Gruppierung, in einer Sekte oder? Nee, das sind einfach, die sind nicht mal so bibelfest, sie gehen auch gar nicht so oft in die Kirche, aber. Ja, aber sind in diesem Bild. Die doch schon, dass es wichtig sei. Ja. Ah, also kein Sex vor der Ehe, die Richtung. Ja, sowas, genau. Dann ist natürlich eine Freundin und vor allen Dingen eine schwangere Freundin eine Katastrophe. Natürlich. Und die Eltern von deiner Freundin, wie sind die so gestrickt? Sie würden das sicherlich lockerer nehmen. Die würden sich natürlich auch nicht freuen, aber denen könnte sie sich anvertrauen. Aber meine Eltern kennen halt ihre Eltern auch. Ach so, die kennen sich. Und ich denke, darüber wird dann auch rauskommen schließlich, dass ich eine Freundin habe, die schwanger ist. Mhm. Das will ich eigentlich gar nicht. Dass das Alex! Weißt du, was du und ihr nur tun könnt und auch tun müsst? Ja, was denn? Also. Das wirst du jetzt nicht gerne hören. Ja. Die absolute Flucht nach vorn. die Zeit schrumpft. Die Zeit schrumpft. Bald sieht man es seiner Freundin an. Dann sehen es die Eltern auch. Ja, das stimmt. Da haben wir auch total Angst vor. Sie ist auch total fertig. Sie geht gar nicht mehr in die Schule. Ja. Also man sieht noch nichts, aber sie ist einfach totale Panik. Und ja, also, wir haben uns überlegt, einfach abzuhauen, irgendwie ins Ausland. Nein, das ist aber auch Quatsch. Aber das ist natürlich auch totaler Schwachsinn. Ja, das... Aber sie geht zur Schule, du gehst zur Schule. Also abhauen wäre jetzt eine Panikhandlung. Ja. Ihr müsst jetzt das verantworten, was ihr gemacht habt. Ja. Ihr habt ein Kind gezeugt. Aber wie sollen wir denn weitermachen? Weil zur Adoption freigeben, also naja, das ist auch so eine Sache. Ja, aber das sind alles jetzt die übernächsten Schritte. Der nächste aber Schritt... Ich will doch kein Kind jetzt um die Welt setzen. Ich kann das nicht ernähren. Also ich verdiene noch gar nichts. Ich kriege 40 Euro Taschengeld im Monat. Ja gut. Und aber, bis ich meine Ausbildung habe, das dauert noch gut 2 Jahre. Es sei denn, ich breche jetzt die Schule ab. Ja, aber ich will Alex. Also, die Entscheidung ist schon gefällt, dass das Kind ausgetragen wird. Ja, aber das geht einfach irgendwie nicht. Es wird schon gehen müssen. In jede Richtung, die ich gehe, die ist irgendwie, das kommt mir vor wie verbaut. Also, ja, totale Hilflosigkeit. Ja, also mir ist völlig klar, dass das kompliziert jetzt für dich ist. Aber es gibt keinen Rückzieher mehr. Das ist vorbei. Das kann man nicht. Ich sag dir das jetzt wirklich so ganz, ganz knallhart. Der nächste Schritt, den ihr machen müsst, aber so schnell wie möglich, lieber heute als morgen, ist, dass sie mit ihren Eltern spricht. Ja. So. Dann fände ich es ganz wichtig, dass ihr beide zusammen in oder zu einer Beratungsstelle geht und erstmal so alle Fragen, die man in diesem Zusammenhang hat, stellt. Und dann musst du ein Kerl sein. Ich meine, du hast mir gerade groß gesagt am Anfang, hallo? Hallo? Alex. Alex ist weg. Jetzt habe ich aber die Sorge, dass wir Probleme heute kriegen und versuche mal den nächsten. Ich frage meine Regie, wen sollten wir jetzt nehmen? Ah, also wir versuchen Alex nochmal zu holen. Währenddessen kann ich euch vielleicht erzählen, was wir Mittwoch für ein Thema haben. Mittwoch haben wir ein Thema. Das finde ich sehr spannend und ich bin ganz erpicht darauf, wer alles anrufen wird und was für Geschichten ihr mir erzählen werdet. Nämlich das Thema am Mittwoch heißt Karrieren, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und ich möchte gerne, sehr gerne mit Leuten reden, die ganz klein angefangen haben, aber ganz groß rausgekommen sind. Oder die vielleicht eine Bombenidee hatten und dann Bombenkohle gemacht haben. Oder die es aus einer sehr schwierigen Lebenssituation heraus geschafft haben, sehr erfolgreich zu sein. Wo vielleicht die ganzen familiären und sozialen Konstellationen gar nicht gut waren und ihr es dann trotzdem geschafft habt, doch sehr weit nach oben zu kommen. Also Karrieren, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wer sich gerne schon mal anmelden möchte, macht es bitte unter domian@wdr.de. So, jetzt frage ich meine Regie, jetzt kippe ich hier noch mein Glas um, ob der Alex da ist. Alex ist irgendwie verschwunden. Dann machen wir weiter mit Jessica. Und Jessica ist 29. Hallo Jessica. Ja, hallo Domian. Hallo Jessica. Schönen guten Abend. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe meinen Mann betrogen. Oh weia. Oh ja. Wann? Das war um die Weihnachtszeit. Mhm. Ich hatte die Affäre auf dem Weihnachtsmarkt kennengelernt und ja. Ein wildfremder Mensch. Ein wildfremder Mensch, ja. Wie, ein bisschen angetrunken mit Glühwein und ja, so? Ja, genau, mit Glühwein und so und auch Telefonnummern ausgetauscht und ja, SMS geschrieben. Alles ganz nett, alles ganz locker. Genau, das erste Date kam. Wir sind natürlich dann halt dummerweise auch in der Kiste gelandet und mein Mann habe ich die ganze Zeit erzählt, ich bin meiner Freundin und... Wie viel Mal in die Kiste? 2-3 Mal. Ja. Läuft das heute immer noch? Nein. Nee. Nein. 2-3 Mal und es war dann auch wirklich nur eine Sexgeschichte. Genau, und mein Mann hat es von mir persönlich aber auch erst Silvester erfahren, dass ich eine Affäre habe. Naja, das war ja doch recht zeitnah. Weihnachtsmarkt vor Weihnachten. Und naja, aber ich war ja nicht mehr bei ihm. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon bei einer Freundin gewohnt. Wie, du warst nicht mehr bei ihm? Ja, die Ehe war auch zum Teil ein bisschen zerrüttelt. Und Ach so. Ja. Und heute? Wie ist die Ehe heute? Oh je, ich bin ja schwanger gewesen von dieser Affäre. Ach du lieber Gott. Ja, ach du lieber Gott. Das fasse ich nicht. Wie kann man denn von einer Affäre schwanger werden? Erklär es mir bitte. Du bist eine erwachsene Frau von 30 Jahren. Ja. Hm? Wie gesagt, ich bin halt verheiratet. Ich hatte nicht verhütet gehabt in der Ehe, da ich von meinem Mann natürlich halt auch ganz gerne ein Kind haben wollte. Okay. Hab dann diese dumme Affäre kennengelernt. Ja. Wir haben miteinander geschlafen. Ja. Und wie habt ihr miteinander geschlafen? Mit Kondom. Und dieses Kondom ist geplatzt. Ach, die übliche Geschichte. Habe dieses Kind aus Liebe zu meinem Mann nicht haben wollen. Du hast abgetrieben? Ja. Und du hast das deinem Mann alles so erzählt? Ja. Wie hat er darauf reagiert? Er sagt zu mir, ich bin selbst schuld, ich hätte dieses Kind haben können, was ich mir immer so sehr gewünscht habe. Und ich so, aber ich wollte dieses Kind nicht von einem fremden Mann, wenn dann von dir, von meinem Ehemann. Er hat gesagt, du hättest das Kind haben können, ja, sollen. Ja. Und trotzdem wäre er bei dir geblieben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es ja noch nicht mal, ob er mir überhaupt heutzutage wirklich verzeihen kann. Er hat es selber zu mir gesagt. Ist er denn, wohnt und lebt ihr denn wieder zusammen? Nein, er lebt in unserer gemeinsamen Wohnung und ich lebe jetzt in meiner eigenen Wohnung. Das heißt, das ist alles nicht in Ordnung? Auf gar keinen Fall. Wie viele Jahre kennt ihr euch oder seid ihr verheiratet? Wir sind 11 Jahre zusammen und 6 Jahre verheiratet. Ah ja, 11 Jahre zusammen. Hm. Also im Prinzip ist die Ehe gerissen, sagen wir es mal so. Vielleicht nicht ganz zerrissen, aber es sind Risse drin. Ja, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Und dieses Fremdgehen erklärst du dir auch so, weil du unzufrieden in der Ehe warst? Ja. Weswegen warst du unzufrieden? Ich habe mich nicht beachtet mehr von ihm gefühlt und ja, einfach nicht mal als seine Frau habe ich mich nicht mehr gefühlt. Du hast dich nicht mehr als seine Frau gefühlt? Ja. Was bedeutet das? Kein ich liebe dich und... Keine Zärtlichkeiten? Ja, wenn ich zu ihm gesagt habe, hey, ich möchte heute Abend gerne mit dir einen schönen Abend zu zweit verbringen, ja, dann waren natürlich halt seine Freunde da und... Mhm. Ja. Dann hast du aber eine heftige Zeit Anfang des Jahres hinter dir. Auf jeden Fall. Wann hast du abgetrieben? Im Februar. Im Februar. Mhm. Wie ergeht es dir jetzt mit oder nach dieser Abtreibung? Also Schuldgefühl habe ich diesem Kind gegenüber nicht. Aber... Ich liebe meinen Mann über alles und also ich habe es nur aus Liebe zu ihm getan, habe ich dieses Kind nicht bekommen. Also das Problem ist nicht das abgetriebene Kind, das Problem ist das Unglück, dass du mit deinem Mann nicht zusammen sein kannst. Genau. Hm. Und er ist nicht irgendwo nicht wirklich verstehen will, warum ich dieses Kind nicht bekommen habe. Und also er macht dir quasi Vorwürfe? Ja, ich verstehe es als Vorwurf, ne? Du hättest das Kind ja haben können und bist du selbst schuld, warum du es jetzt nicht bekommen hast und... Oder wäre es für ihn ein willkommener Anlass gewesen, endgültig dann Abschied von dir zu nehmen? Ich denke schon, ja. Nach dem Motto, hier, kannst das Kind haben, aber ich bin weg. Ich bin dann wirklich weg. Mhm. Hm. Also das ist nicht zu verstehen, kriegt das Kind und wir sind eine glückliche Ehe nee, mit einem Kind. Nee, auf Gottes Willen, er hätte dieses Kind niemals akzeptiert. Also, na gut, das niemals, ist dann... Niemals, nein. Hm. Wie beurteilt er denn eure Ehe im Moment? Was sagt er? Ich habe ihn gefragt... Wie siehst du das? Und weil wir uns seit ein paar Wochen uns auch schon wieder treffen tun und so, weil ich es gerne möchte. Mhm. Er sagt, eins kann ich dir sagen, meine Ehefrau bist du nicht mehr. Und ich, so kann ich verstehen, ich habe auch genug Scheiße auch gemacht. Und aber ich liebe dich trotzdem und er kann mir auch nicht sagen, ob er mir jemals wieder verzeihen kann. Sagt er, ich liebe dich trotzdem? Oder sagst du? Ich sage zu ihm, ich liebe dich und dann na, sagt er dann ein paar Minuten später, ich liebe dich auch und... Aber es kommt halt zögernd von ihm. Achso, aber immerhin eiert er so ein bisschen rum. Er sagt nicht ganz klar, ich liebe dich nicht. Nee, das aber, sagt er nicht. Aber er sagt, meine Ehefrau bist du auch nicht mehr. Ja, sagt er auch. Wie erklärst du dir die Situation, dass er dich als Ehefrau voriges Jahr, so am Ende des Jahres, in der Endphase, bevor das passiert ist mit dem Fremden, nicht mehr so akzeptiert hat? Warum? Ich denke, seine Freunde haben mir nicht gefallen und ich habe denen nicht gefallen. Und echt, nach so vielen Jahren, da passt sich das da irgendwie an, nach 10 Jahren? Eigentlich, ja. Er hat selber zu mir gesagt, dass das auch dumm von ihm war. Er war ja, zu blauäugig halt. Und ist er so alt wie du? Er ist 31. Mhm. Ist da bei ihm vielleicht auch noch so eine Sehnsucht dahinter, sich austoben zu wollen? Ich weiß es nicht. Er sagt so, er möchte jetzt die Freiheit genießen, die er nie bei mir bekommen hat. Aber er hatte immer Freiheiten bei mir bekommen. Er konnte um die Häuser ziehen, Partys machen, ja lustig war, das war mir scheißegal. Hm. Ja gut, aber er hat keine anderen Frauen gehabt. Nee. Hm. Wart ihr euch denn in dieser Zeit wirklich dann treu? Abgesehen jetzt von deinem Ausreißer. Ja, natürlich, natürlich. Hm. Er hatte ein paar Mal den Verdacht gehabt, dass ich irgendwas anderes gehabt hätte, aber dem war gar nicht so. Hat er denn jetzt eine neue Frau? Oder Freundin? Oder Affäre? Ich sage, also mein Herz... Ich vermute und er sagt nein. Mhm. Ich war gestern bei ihm in unserer gemeinsamen Wohnung und ich habe ein Bild von einer Frau gesehen in einem Wohnzimmer und ich habe dieses Bild einfach nur umgekippt und gesagt, wenn ich bei dir zu Besuch bin, möchte ich dieses Gesicht nicht sehen. Und darauf hat er wie reagiert? Ja, er hat es akzeptiert. Also er hat gar nicht weiter gesagt, das ist meine... Aber wie gesagt, er hat ja auch einen Mitbewohner und sein Freund ist natürlich jetzt mit bei ihm eingezogen und ja. Achso, der wohnt jetzt in der WG quasi jetzt. Ja, genau, die haben jetzt eine WG gegründet. Und, ja. Ich weiß einfach nicht, wo dran ich bin und es quält mich alles so. Was will er denn? Hat er gesagt, was er will? Ich weiß es nicht, was er will. Ich weiß es nicht. Hast du ihn gefragt, was willst du? Ja, ich bekomme keine Antwort. Da weiche ich mir aus. Stellt auf stur und... Und dann sagt er, ich meine Ehefrau bist du nicht mehr? Ja, meine Ehefrau bist du nicht, ja, nicht im Moment. Und aber wenn ich zu ihm sage, ich liebe dich, dann sagt er auch zu mir, ich liebe dich und ja. Weißt du, das sagt man natürlich auch an unserem Hochzeitstag wollten wir so gerne ins Kino gehen und er hat den Termin leider abgesagt und ich war so traurig und so enttäuscht. Ich glaube, das darf man gar nicht so hoch bewerten, wenn jetzt, wie in deinem Fall, dein noch Mann sagt, ich liebe dich. Wenn man so lange zusammen war, geht einem das natürlich auch über die Lippen. Und irgendwie liebt man manchmal denjenigen ja auch noch, mit dem man zusammen war. Irgendwie so. Aber nicht mehr so, wie du das jetzt gerne möchtest. Klar, ich habe ihn verletzt. Ich weiß. Ja, aber ich glaube, wenn, dann hat das höchstens das fast zum Überlaufen gebracht. Das war ja vorher schon alles irgendwie sehr verkantet. Verfahren, ja. Du würdest auf jeden Fall gerne wieder ganz normal in die alte Situation zurückgehen. Ja. Gemeinsam. Klar, es wird nicht wieder so sein, wie es damals war. Das ist uns beiden auch bewusst. Und was ist denn eigentlich mit dem Kinderwunsch? Du hattest auch einen Kinderwunsch mit ihm zusammen. Natürlich, mit meinem Mann, ja. Und warum hat das nicht geklappt? Ja, weil ich erst vor kurzem die Pille abgesetzt hatte. Und Wollte er jetzt zum Schluss auch noch ein Kind haben? Er meinte, wenn ich es möchte, dann ja. Na, der ist ja auch drauf. Wenn du es möchtest. Was will er denn? Mensch. Was will er denn? Wenn du weißt nicht, ob er ein Kind haben will, da weiß ich, ob er mit dir zusammen sein will. Ich weiß es doch selber alles nicht. Das macht mich ja so fertig. Das wäre natürlich jetzt der Klassiker bei euch, dass ihr zu einer Eheberatung gehen würdet. Will er das? Wird er das machen? Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, wenn ich ihm das erzähle. Keine Ahnung. Wäre interessant, wenn ihr beiden jetzt zumindest am Telefon wärt. Das wäre super interessant, was er sagen würde. Ja. Das würde mich auch interessieren. Das ist ja hochinteressant. Und so ist es natürlich, wenn ihr jetzt an eine Beratungsstelle geht, dann sitzt ihr zu dritt am Tisch und dann wird alles, auch das Unangenehme, auf den Tisch gelegt. Mhm. Das hat oftmals dann zur Folge... Er hat sogar zu mir gesagt, aus Rache zu mir würde er mich sogar auch betrügen mit einer Freundin oder mit einer anderen Frau. Und wenn er jetzt unterwegs ist, macht Party, geht feiern und lernt ein nettes Mädel kennen, dann würde er diese Frau sogar vorziehen vor mir. Das kannst du nicht machen, habe ich zu ihm gesagt. Ich liebe dich, ich bin deine Frau und ich will es so nicht wirklich in Ordnung finden. Ja. Also weißt du, was du mit mir gemacht hast? Und ich sage, hey, es tut mir leid, es war ein Ausrutscher und verzeih mir. Jessica, also ich würde nur diese Möglichkeit sehen, dass ihr zu einem Eheberater geht. Mhm. Wenn er das mitmacht. Wenn er das nicht mitmacht, musst du nochmal deine ganze Kraft zusammennehmen und ihm einfach diese beiden klaren Fragen stellen. Was empfindest du für mich? Wie siehst du unsere Zukunft? Das ist die Frage, die wichtigste Frage überhaupt. Wie siehst du unsere Zukunft? Wenn er da wieder nur ausweichend antwortet oder rumeiert, kannst du es vergessen. So traurig sich das jetzt anhört. Da musst du dich zurückziehen. Mehr kann ich ja nicht sagen. Eine Freundin meinte auch zu mir, hey, was willst du eigentlich von denen? Du bist Single und genieße dein Single-Leben und du lernst bestimmt irgendwann wieder einen anderen kennen. Und ja, aber dafür musst du dich erstmal innerlich verabschiedet haben, bevor du jemand anderes wirklich kennenlernst. Ich kann nicht mehr sagen, Jessica. Versuch das mal mit der Eheberatung hinzukriegen. Das ist vielleicht ein Schritt weiter. Bekomme ich so eine Adresse her? Achso, genau, können wir dir gerne noch geben. Rufen wir dich gleich nochmal an. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich. Okay, vielen, vielen Dank. Und übrigens, Domian, deine Sendung ist super. Dankeschön. Okay, großes Kompliment. Dankeschön, ja? Freut mich sehr. Okay. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss. Andreas, 24. Hallo, Andreas. Ja, hallo, Domian. Hallo, Andreas. Um was geht's? Bei mir geht's um Folgendes. Meine Mutter liegt, ich sterbe. Und ich habe mir probiert auch gestern, ich wollte mir auch gestern umbringen. Deine Mutter liegt im Sterben. Und du wolltest dich gestern auch umbringen. Ja. Lass uns zuerst über deine Mutter sprechen. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 53. Und deine Mutter ist schwer erkrankt? Ja. Was hat sie? Bauchspeicheldrüse hat sie. Ah ja. Krebs. Das ist ja schlimm, ja. Mhm. Wie ist Ihr aktueller Zustand? Na gut, der Arzt hat gesagt, 3 Monate hat sie noch zu leben. 3 Monate? Mhm. Ja, und ich bin für die Schule. Ist sie im Krankenhaus? Ja, auf Intensivstation. Intensivstation. Mhm. Ist sie bei Verstand und Bewusstsein? Ja, sie versteht schon auch, was ich sage zu ihr. Ich gehe jeden Tag hin und guck. Mhm. Aber der Arzt hat mir gestern gesagt, der hat gesagt, dass sie stirbt halt. Mhm. Und ich habe viel damit zu tun, weil ich habe meine Mutter geschlagen, ich Idiot. Du hast deine Mutter geschlagen? Ja, habe ich leider. Öfter? Ja, schon öfters. Ist öfters vorgekommen, ja. Warum? Alles Mögliche ist dazugekommen. Kleine Wohnung haben wir gehabt. Hast du alleine mit deiner Mutter gewohnt? Ja, ich habe mit meiner Mutter allein gewohnt. Dann kam ich arbeitslos noch dazu. Und wir haben dann nur 33 Quadratmeter gehabt. Hm. Ist das in den letzten Jahren geschehen, dass du sie geschlagen hast oder früher auch schon? Noch früher? Nee, früher habe ich auch gemacht, aber ich habe dann mich gebessert, weil ich wieder Ding war. Und dann hat sie wieder angefangen zu trinken. Dann habe ich zu ihr gesagt, Mann, das kann doch nicht sein. Dann hat sie mich beleidigt aufs Übelste und dann habe ich sie halt geschlagen. Wie hast du sie geschlagen? Wie habe ich sie geschlagen? Ich habe ihr ein blaues Auge geschlagen. Also mit der Faust ins Gesicht geschlagen? Ja, habe ich. Ja. Mhm. Du hast bis zum Schluss oder wohnst du jetzt auch mit deiner Mutter noch zusammen? Deine Mutter ist jetzt im Krankenhaus, aber ihr habt immer noch eine gemeinsame Wohnung. Genau. Mhm. Ich bin so erschüttert, Andreas, die eigene Mutter zu schlagen. Ich bin. Also. Ja, ich bin selber, ich weiß, ich habe da Fehler gemacht, alles. Und jetzt sagst du mir gerade am Anfang, du Feigling, ich sage zu dir, du Feigling, du willst dir das Leben nehmen? Ja, was ist das denn? Weil ich schuld bin an allem. Ja, toll. Und da willst du dich so aus der Affäre ziehen. Was war denn da gestern los? Wie wolltest du dir denn das Leben nehmen? Ich habe mir gestern Messer genommen und probiert mir die Pulsader aufzuschneiden, aber ich war zu blöd dazu. Hat nicht geklappt. Weil ich gesagt habe, wo der Arzt noch, und dann kam meine Schwester noch dazu. Der Arzt hat zu mir gesagt, Herr bla bla bla, Ihre Mutter wird noch 3 Monate leben. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, okay, gut. Und dann bin ich raus, habe nichts dabei gedacht. Ehrlich, ich bin da raus und habe gesagt, Mama, ich komme morgen wieder, dich besuche. Hm. Ich komme wieder, es wird alles gut. Egal, die weiß ja selber nicht. Ja, und wo hast du es dann gemacht? Zu Hause. Zu Hause. Und das hat nicht geklappt, weil deine Schwester kam? Nein. Ich habe mit meiner Schwester auch das alles vergeigt. Das Einzige, was sie gesagt haben, meine Schwester, die habe ich gesehen. Ich habe mit der schon Zeit. Nein, keine lange Erklärung. Du bist nach Hause gegangen, hast dir die Pulse dann aufgeschnitten. Wie, und dann? Was ist dann passiert? Ja, und dann ist Kumpel von mir rübergekommen, Nachbar. Ach so. Der, wo mit mir im Krankenhaus war, der, wo das mitbekommen hat. Ja. Der darf ja nicht alleine rein auf die Intensivstation. Mhm. Okay, der hat dich dann gesehen und gefunden und. Dann hat Krankenwagen angerufen, genau. Und dann habe ich zu der Polizei. Dann wollte die mich einweisen, zwangsanweisen. Dann habe ich gesagt, das könnt ihr nicht machen. Na, der für mich noch gut geredet, dass ich nicht eingewiesen wäre. Weil ich gesagt habe, wenn ihr mich einweisen wollt, dann müsste schon mehrere Polizei kommen da. Dann okay, also so hat sich das dann erledigt. Du bist nicht eingewiesen worden und die Wunden sind. Belanglos, egal. Ja, genau. So, ist das für deine Mutter wichtig, dass du sie jetzt jeden Tag besuchst? Ich denke mal schon. Bitte? Ich denke mal schon, dass es wichtig ist für meine Mutter. Ist wichtig für deine Mutter. Freut sie sich, hast du das Gefühl, dass sie sich freut, wenn du kommst? Auf jeden Fall. So, dann sage ich nochmal, du Feigling. Deine Mutter hat eine so schwere Erkrankung, eine so unfassbar schwere Erkrankung. Sie wird ein paar Monate leben. Du hast so viel Mist gebaut. Und dann willst du ihr im Leiden, im schlimmsten Leiden, noch ein Leiden zufügen, nämlich dass ihr eigener Sohn sich das Leben nimmt. Das ist aber arm, sage ich dir. Das ist arm. Ja, ich weiß, ich weiß. Das darfst aber du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Ich habe geguckt, dass ich Arbeit alles bekomme. Was hast du? Ich habe jetzt geguckt, dass bis 2 Wochen war ich arbeitslos. Jetzt habe ich extra geguckt, dass ich Arbeit alles kriege und alles. Dass ich sehe wenigstens, dass sie was. Pass mal auf, das, was du da gemacht hast, das kann man gar nicht mehr wieder gut machen, wenn die Mutter schlägt über Jahre. Das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, und da rafft deinen Hintern hoch, dass du die letzten Monate, die deine Mutter noch hast, ihr so gut gegenüberstehst und sie so gut behandelst und alles für sie machst, was nur irgend möglich ist. Das ist das Einzige, was du noch tun kannst. Okay. Ja, was willst du sonst tun? Ich habe gesagt, ich habe das gemacht. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das noch zurückgeben kann in den letzten 3 Monaten. Bitte? Ich weiß nicht, wie ich jetzt zurückgeben kann, was sie mir gut gemacht hat, seit 3 Monaten. Ich weiß es nicht. Nein, das kannst du letztendlich. Andreas, das habe ich gerade gesagt. Letztendlich kannst du das nicht mehr gut machen, was du angerichtet hast an Schuld. Aber du kannst dich ab heute kannst du dich ordentlich verhalten und das ist immerhin etwas. Ja, das mache ich doch in der letzten Zeit. Das mache ich doch extra. Ja, aber du hast es gestern auch nicht getan. Du hast gestern absolut Scheiße gebaut. Und ich bitte dich, das nicht nochmal zu versuchen. Sondern geh jeden Tag so ins Krankenhaus und wenn deine Mutter vielleicht raus kann, nochmal für ein paar Wochen nach Hause, mach ihr alles schön zu Hause und umsorge sie und sei freundlich und bitte sie um Verzeihung und um Vergebung. Für okay. Das, was du getan hast. Hast du dich schon mal entschuldigt bei ihr? Ja, hab ich. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wie hast du gesagt? Sie hat gesagt, vergeben kann sie, aber, nee, andersrum. Verzeihen kann sie, aber vergeben kann sie mir nicht. Sie wird sich das schon merken. Okay. Die Zeit. Okay. Halt. Also, Andreas, das ist das, was ich dir sagen kann. Kümmere dich jetzt mit all deiner Kraft um deine Mutter. Auf jeden Fall, so. Das werde ich auch machen. Und du lässt deine Hände von dir weg, ja? Ah ja, natürlich. Ich werde dir die letzten Action, wirklich ohne Witz, die kann nichts essen, die kann nichts trinken, die darf nichts. Ich habe gesagt, ich kümmere mich um sie, ich mache das schön, alles. So musst du es machen, mehr kannst du nicht machen. Ah ja, okay, werde ich machen. Andreas, alles Gute und vor allen Dingen alles Gute und viel Kraft für deine Mutter, wünsche ich. Alles klar. Das auf jeden Fall von meiner Mutter viel Kraft. Ja, alles Gute, auf Wiederhören. Alles klar, ciao. Tschüss. Herzlich willkommen, sage ich zu Bianca. Hallo Bianca. Hallo Bianca. Bianca, was ist dein Thema? Mein Vater ist vor knapp 2,5 Monaten gestorben. Ja. Ist er plötzlich verstorben? Er hat einen Gehirnschlag bekommen. Bitte? Der hat einen Gehirnschlag bekommen. Und er lag dann im Krankenhaus an der Herz-Lungen-Maschine. Ja. Und mein Problem ist nun, die haben mich abends um 7:30 angerufen. Die Ärzte? Ja. Krankenhaus. Und dass ich vorbeikommen sollte, dass mein Vater diese Nacht nicht mehr überleben würde. Dann bin ich mit meinem Mann ins Krankenhaus und 4,5 Stunden später ist er gestorben in meinen Armen. Und mein Problem ist halt nun, ich krieg einfach dieses Bild, wie er da liegt, nicht mehr aus meinem Kopf. Ich nehme es schon seit mein Vater tot ist, seit 2,5 Monaten, nur noch Beruhigungstabletten. Von ich unbedingt abkommen will, weil die süchtig machen. Und ich habe keinen, sag ich mal, okay, ich kann mit meinem Mann darüber reden. Er hört mir auch zu. Aber er kann mir auch nicht sehr viel helfen. Er nimmt mich oft in den Arm. Aber die meiste Zeit verzichte ich mich nur noch. Und mein Sohn leidet natürlich auch darunter. Wie alt ist dein Sohn? 13 Jahre. 13. Lebt deine Mutter noch? Meine Mutter lebt noch, aber die ist auch schwer krank. Und Und bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch zwei ältere Brüder. Die wohnen aber in Köln. Und du wohnst weiter weg? Ich wohne in der Eifel. Mein Vater hat den Gehirnschlag auf dem Campingplatz bekommen. Das heißt, dein Vater war vorher noch fit und fidel? Ja, der hat früher geboxt. Der hat Krafttraining gemacht. Also eigentlich ein sehr vitaler Mann. Ja, ein sehr vitaler Mann. Wie alt ist er geworden? 64 Jahre. Und dein Verhältnis zu deinem Vater war sehr eng? Ja, also wir haben uns nicht oft gesehen. Wir haben aber sehr oft telefoniert. Also, weil eben die Entfernung was eben halt weiter weg war. Du sagst, dass du die letzten Bilder nicht mehr aus deinem Kopf herausbekommst. Nein. Sein Sterben, was ist da so für dich besonders in Erinnerung geblieben? Das Besondere ist, ich weiß nur, der war ja an der Herz-Lungen-Maschine dran, weil er nicht selbstständig atmen konnte mehr. Ja. Die Ärzte haben gesagt, nur zu mir, falls mein Vater überleben würde, würde er immer im Pflegefall bleiben. Und ich wusste ganz genau, dass mein Vater das nie wollte. Einerseits, ich meine, meine Brüder haben immer gesagt, ich wäre vielleicht egoistisch, weil ich gesagt habe, dann soll der liebe Gott lieber meinen Vater holen, als mein Vater da sich nicht mehr bewegen hätte können. Und da habe ich nur Beschimpfungen von meinen Brüdern bekommen. Ja, hat man denn diese Maschine ausgestellt irgendwann? Nein, mein Vater, wo die mich angerufen haben und ich ins Krankenhaus gefahren bin, hatte mein Vater 42 Dex Fieber. Ach so. Aber das Gehirn konnte das ja nicht mehr verarbeiten, also dagegen ankämpfen, gegen dieses Fieber. Und er ist daran dann verstorben? Er ist nachher ganz sanft eingeschlafen. Ich hatte dich gerade gefragt, Bianca, welcher Eindruck aus dieser Nacht oder aus diesen Stunden besonders sich eingebrannt hat bei dir? Eingebrannt hat bei mir, dass, wie soll ich das erklären, dass ich saß da und konnte nichts tun. Das macht mich einfach nur fertig. Hast du zum ersten Mal einen Menschen sterben sehen? Ja. Ja. Und hast zum allerersten Mal. Auch zum ersten Mal jemanden sehr nahen verloren? Ja. Sehr nah. Also, ich werde damit absolut nicht fertig. Ich versuche das, sag ich mal, zu verdrängen, aber es klappt nicht. Weißt du, Bianca, als du das gerade am Anfang gesagt hast, ich werde die Bilder nicht los. Da, nee. Weißt du, was ich da im Inneren sofort gedacht habe? Ich habe es nicht ausgesprochen. Ich habe gedacht, na, Bianca, das ist auch normal. Wenn du die nach 2,5 Monaten schon los wärst, wäre das schon ein bisschen sehr seltsam. Du warst beim Sterbeprozess deines Vaters dabei. Das ist 2,5 Monate erst her. Du hast zum ersten Mal einen Menschen sterben sehen und hast zum ersten Mal einen nahen Menschen verloren. Das ist ja mit das Erschütterndste, was uns allen überhaupt widerfahren kann. Dass man das nicht wegsteckt, ist erstmal ganz normal. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass du dauerhaft, und da sind 2,5 Monate, finde ich schon viel, ich weiß nicht, was du für Beruhigungstabletten nimmst. Diazepam. Ja, kann ich jetzt nicht so einschätzen. Sehr starke Beruhigungstabletten. Okay, das darf natürlich nicht sein. Dass man trauert, dass man erschüttert ist, dass man geschockt ist, das kann sich über viele Monate hinziehen. Ja. Aber da gibt es natürlich auch andere Wege, um damit fertig zu werden. Dass, wenn man mal in den ersten Tagen eine Tablette nimmt, weil man es nicht aushält, finde ich völlig in Ordnung. Aber nach 2,5 Monaten muss das runtergefahren werden. Du hast ja völlig recht, dass das halt süchtig macht und nicht gut ist. Ja, und das ist ja auch ein Problem, weil die machen süchtig. Und ich verheimliche das auch noch von meinem Mann. Ach, der weiß das gar nicht, dass du die nimmst. Nein, er weiß das nicht. Das heißt, dein Mann weiß im Grunde gar nicht, wie traurig du bist. Nein, weiß er nicht, nein. Und wie verzweifelt du bist. Bitte? Und wie verzweifelt du bist, das weiß er nicht. Nein, das weiß er nicht, weil ich bin ein Mensch, der gut meine Gefühle verstecken kann. Tagsüber und die ganz starke Frau und... Ja, richtig, weil ich weil ich muss stark sein für mein Kind. Mhm. Wem hast du das denn überhaupt bisher so erzählt, wie du es mir gerade erzählt hast? Noch keinem. Noch keinem? Nein. Mhm. Also noch keinem, weil wie soll ich erklären, wo ich im Krankenhaus war und habe nur noch die Monitore da gesehen. Mhm. Nachher ging der Kreislauf weg. Und da kam die Ärztin, die Nachtschwester rein und sagt, ihr Vater ist schon tot. Hm. Und da habe ich gesagt, dann können Sie die Maschine noch ausmachen. Da sagt sie, nee, das darf ich nicht. Weil wir müssen auf diese Nulllinie warten. Hm. Und das war das Schlimmste für mich, diese Warterei auf diese Nulllinie, die noch bestimmt eine Viertelstunde angedauert hat. Damit war dann dokumentiert, dass er wirklich tot ist. Ja, richtig. Hm. Also samstags um 20:12 gestorben. Und meine Brüder, sag ich mal, die wälzten alles auf mich ab. Ich konnte noch nicht mal den letzten Wunsch meines Vaters erfüllen, was auch für mich schlimm ist. Was war der letzte Wunsch? Mein Vater hat mir immer gesagt, dass er beerdigt werden will, also verbrannt werden möchte. Das ist er auch. Aber dass mein Vater eine Waldbestattung haben wollte. Mhm. Und die gibt es eben halt noch hier oben bei uns in der Eifel. Mhm. So, aber mein Vater lebt in Köln. Mhm. Und meine Brüder haben gegen mich geschossen und die Frau von ihm. Und jetzt ist er in Köln begraben. Jetzt ist er in Köln begraben. Mhm. Und die Frau war einmal auf dem Friedhof. Ich fahre jeden Sonntag dahin. Mhm. Mein ältester Bruder, der war überhaupt noch nicht da. Ich merke schon, das ist nicht alleine der Schock, den du da erlebt hast, während du im Krankenhaus warst, sondern hinzu kommt die schlechte Familiensituation. Ja. Dann auch noch, dass der letzte Wunsch deines Vaters nicht erfüllt wurde wegen der Brüder. Ja. Ich finde, Bianca, ich finde zwei Sachen. Du musst dringend Hilfe aufsuchen, suchen. Du bist ja so eingekapselt in dir selbst, das hältst du gar nicht lange aus mehr. Nee, ich schaff das nicht mehr. Zwei Ideen, zwei Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie das in der Eifel da bei euch ist. Sehr gut fände ich, wenn du in eine Trauergruppe gehen könntest. Wir werden mal im Hintergrund jetzt suchen, gucken, ob in deiner Gegend da irgendwas angeboten wird. Ja. Hast du ein Auto? Nee, leider nicht. Ich kann aber mit Bus und Bahn fahren. Gucken wir mal. Vielleicht ist da irgendetwas. Darüber hinaus soll dir meine Psychologin auch mal noch ein paar Tipps geben. Vielleicht wäre sogar eine zeitweise therapeutische Behandlung ganz gut. Mhm. Da werden wir dir jetzt im Hintergrund helfen. Ja, und dass ich von den Tabletten wegkomme. Genau, das ist sehr, sehr, sehr dringend und wichtig. Ja. Ich möchte dich bitten, aufzulegen, und du wirst von Simone, meiner Psychologin, angerufen. Okay, ich danke dir. Und ich wünsche dir alles Gute und sehr viel Kraft. Ja, danke dir. Alles Gute und alles Liebe, Bianca. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, und zwischendurch nochmal unser Hinweis auf unser Thema übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema Karrieren. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Mit solchen Leuten möchte ich gerne reden. Wir versuchen das mal. Ich weiß ja gar nicht, ob das klappt, ob es überhaupt so viele gibt, die das geschafft haben, und ob dann auch genügend Leute sich dann hier öffentlich äußern wollen. Aber wir versuchen das ganz einfach mal. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Also, ich möchte gerne mit Leuten reden, die ganz klein angefangen haben, ganz groß rausgekommen sind. Die vielleicht eine Bombenidee irgendwo hatten, zum Internetbereich beispielsweise, und dann Bombenkohle gemacht haben. Oder die aus einer sehr schwierigen Lebenssituation kamen, vielleicht im Heim aufgewachsen sind oder vorbestraft waren, weiß ich was, und dann aber trotzdem eine tolle Sache hingelegt haben. Das muss jetzt nicht gerade der Supermillionär sein, sondern vielleicht hat derjenige es geschafft, sich ein eigenes kleines Geschäft aufzubauen und ist in diesem Geschäft sehr erfolgreich. Das ist ja dann auch eine tolle Sache und sehr bewundernswert. Karrieren, das ist unser Thema. Karrieren. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die auf ungewöhnlicher oder auch auf gewöhnliche Weise große und kleine oder sogar sehr große Karrieren gemacht haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist das unser Thema. Und ihr könnt mailen, domian@wdr.de, und euch schon mal anmelden. Bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Herzlich willkommen, Dominik. Dominik, 24. Hallo, guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo Dominik. Um was geht's denn? Ja, Jürgen, ich habe hier eine kleine abgefahrene Story. Ich muss mir dazu sagen, es dreht sich um meinen Vater. Mein Vater ist über 50, wohnt in Bayern, Franken und ich bin mittlerweile in Norddeutschland, also gut 600 Kilometer von ihm weit weg. Ja. So als Randinfo. So, jetzt ist es so, dass mich mein Vater vor 2 Tagen angerufen hat und erzählte mir also von einer ganz abgefahrenen Story. Und zwar, er ist alleinstehend und wohnt also auch dementsprechend in einer Einzimmerwohnung und so weiter. Ist auch einsam, also die sozialen Kontakte sind nicht so gepflegt. Kurze Zwischenfrage, was ist mit deiner Mutter? Ja, da ist die Trennung schon vor ganz, ganz vielen Jahren da gewesen. Und die ist jetzt auch mittlerweile also schon seit längerer Zeit verstorben, hatte aber eh nicht so den Kontakt zu ihr. Ach so, ja. Ja, gut. Und auf jeden Fall hat er gesagt, also er hat jetzt sein Telefon genommen, hat also eine wildfremde Nummer, die ihm gerade so eingefallen ist, angerufen, also keine Sexhotline oder irgendwie sowas, sondern eine ganz, ganz stinknormale Telefonnummer und wollte sie einfach nur ein bisschen unterhalten. Ach. Bei sich in der Gegend, da mit... Ja, genau, richtig. Also nicht allzu weit weg. Also und, keine andere Vorwahl genommen. Genau, richtig, ja. Mhm. Und hat es also gemacht, kam also bei einer Frau raus. Zufälligerweise. definitiv zufälligerweise. Ja. So, und jetzt kommt genau der Punkt. Und hat sich also dann mit der Frau unterhalten über mehrere Stunden. Und die haben sich also auf Anhieb eigentlich ganz gut verstanden. Mhm. Soweit spricht auch nichts entgegen. So, jetzt kommt aber der Wandel in der ganzen Geschichte. Und zwar ist es so, dass er mir jetzt also heute, das war vor 2 Tagen, muss man dazu sagen, meinte also heute, dass die Dame also von der sogenannten großen Liebe spricht. Die haben sich kein einziges Mal gesehen, die kennen sich nur über Telefon, kennen also nur die Stimmen und haben also sich, mein Vater hatte... Was meinst du, wie oft die telefoniert haben bislang? Also bislang sind's, wenn wir beide Tage zusammenzählen, dann denke ich, sind's vielleicht 15, 16 Stunden. Okay, und sie spricht von der großen Liebe. Sie spricht von der großen Liebe. Wie alt ist denn die Süße? Die gute Dame ist 52 und ihr Mann ist also 2007 gestorben, ja. Und war so gut situiert, so wie sie das beschrieben hat. Und hat ihm jetzt also gestern Abend in einem Telefonat bei der Verabschiedung gesagt, ich habe dich furchtbar lieb und nein, also ich glaube von der Stimme her, also ich kann schon sagen, eigentlich liebe ich dich. So. Okay. Und das war jetzt aber noch nicht alles, denn ich habe ein sehr, sehr offenes Verhältnis eigentlich mit meinem Vater. Ja. Und dann hat er mir also erzählt, dass er mit der Dame schon an dem ersten Abend, wo die miteinander telefoniert hatten, gegen 5 Uhr abends hat er angerufen und gegen 12 Uhr oder irgendwie sowas in dem Dreh hatten die also Telefonsex miteinander. Guck mal, der Papa. Der Papa, mhm. Ja, richtig. So, jetzt dachte ich eigentlich, in dem Alter sollte man das Ganze etwas ruhiger angehen lassen. Naja. Aber anscheinend wohl irgendwie nicht. Und ja, gut. Und jetzt ist es so, dass ich mir natürlich auch wahnsinnige Gedanken drum mache. Muss man dazu sagen, er ist schon etliche Male jetzt auf die Nase gefallen. Und er war jetzt mit der letzten zusammen, die war 24 Jahre alt. Da ist er auch ganz, ganz böse auf die Nase gefallen. Und mit der... Das ist ja nur ein eklatanter Unterschied. Jetzt hat er deine... Mhm. Ist so alt wie du. Ja, richtig, genau. Ja. Und allerdings, okay, gut, das war soweit auch in Ordnung, aber die Dame hatte ein oder mehrere Probleme irgendwie. Okay, und also das waren jetzt die Fakten, ja, zu genau, der aktuellen Geschichte. Oder gibt's da noch was? Soweit eigentlich nicht, nee. Und du machst dir Sorgen um den Vater? Ich mach mir definitiv Sorgen, weil ich natürlich auch nicht weiß, mit wem es da zu tun hat. Und, also, dass die natürlich nach 15 Stunden Telefonat sagt, ich liebe dich, ist... Ja. Komplett albern und... Das denke ich mir nämlich auch. Ne? Völlig albern. Was soll ich tun, Jürgen? Wie soll ich ihm gegenüber verhalten? Soll ich ihn laufen lassen? Ja, und Mensch, der Karl ist 50. Ja, das ist richtig, ja. Du kannst ja nicht auf deinen Papa aufpassen. Ja. Wenn ihr ein gutes Verhältnis mit ihm habt, dann kannst du ja ein offenes Wort mit ihm sprechen. Einfach in dem Sinne, wie du es wahrscheinlich auch schon getan hast. Er soll bloß vorsichtig sein. Ja. Er soll sich mal mit der vorsichtigerweise treffen, mal ein bisschen beschnuppern. Ja, mal gucken, wie die so drauf ist und alles sehr, sehr, sehr langsam angehen lassen. Ja, das denke ich nämlich auch. Ne? Und dann kann man in einem Jahr nochmal miteinander reden, ne? Was da los ist. Okay. Also ist dein Vater wohlhabend? Nee, eigentlich nicht. Ich denke ganz normal. Ja, ganz normal von daher. Also nicht, dass die da irgendwie auf Geld scharf ist oder so. Nee, das eigentlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also sie sagte, dass sie dementsprechend Eigentumswohnungen hat, die zur Miete sind und hat selbst wohl ein riesengroßes Haus. Also um das geht sie überhaupt gar nicht. Also sie sagte, das Einzige. Vielleicht hat sie auch ein bisschen dick aufgetragen, kann ich auch sagen. Das ist eben genau das, weißt du, Domian, und ich denke mir halt nach ein paar Stunden wirklich so sehr, sehr so ein inniges Verhältnis miteinander haben, ist schon sehr, sehr schwierig. Und das gibt's jeden Tag, dass Leute. Das ist richtig, ja. Und dann das Ende im Telefon Sex. Ich weiß nicht, du wirst es vielleicht noch nicht gemacht haben. Nee. Aber könnte auch mal passieren. Eventuell. Aber ich habe eine Freundin, von daher. Okay, also ich würde mir da erstmal nicht die großen Sorgen machen, sondern ihn einfach offen warnen und ihn zur Vorsicht mahnen. Das habe ich getan, ja. Aber ist er so putzig und süß, wie du dich um deinen Papa kümmerst? Ja, klar. Weißt du, der hat schon so viel hinter sich. Und ist er denn eher so ein bisschen naiver Typ in so Sachen? Also in solchen Sachen auf jeden Fall, ja. Ja, sonst nicht? Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Also da muss ich sagen, aber da, wenn es dann darum geht, dass sich irgendwelche Gefühle irgendwelche Art regen, dann wird er ganz komisch. Ja, ich meine, wer nicht von uns, ne? Ja, das ist auch wieder richtig. Das ist ja auch so. Also meinst du, ich soll mir keine Sorgen machen, nee, sondern erstmal laufen lassen? Ja, ja. Und ihm einfach sagen, er soll es langsam angehen lassen und die sollen sich mal besuchen und mal so ein bisschen begucken. Ja, das haben sie jetzt vorher. Vielleicht findet der die ja grauenhaft, wenn der die sieht. Ja. Kann ja sein. Wer weiß also es? Beschrieben hat sie ihm und da meinte er schon so, wow, also die könnte mir wirklich toll gefallen. Vielleicht und, hat die Süße dick aufgetragen. Das ist halt genau das. Und man weiß es nicht. Mit wem das zu tun hast. Ich denke, ich male mir schon die kuriosesten Geschichten aus, aber ich würde es ihm ja von Herzen gönnen, wenn es klappen würde. Ich bin ja gar nicht so. Ja, ja, ja. Also, okay. Wünschen wir deinem Papa alles Gute. Ja, danke. Und geh du mal auch gelassen an die Sache ran. Das mache ich. Kriege ich noch ein Autogramm? Sehr gerne. Du musst auflegen, wir rufen dich nochmal wegen der Anschrift. Mach ich. Okay, gerne. Tschüss, Dominik. Danke, ne? Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Fred. Hallo Fred. Hi Domian. 52. Jo. Jo. Was ist dein Thema? Wir haben vor ungefähr 11, 12 Jahren schon mal gesprochen. Sicherlich nicht dran erinnern, wäre ja auch ein bisschen viel verlangt. Ich kann mich ja teilweise nicht dran erinnern, wenn ich mit jemandem vor einer Woche gesprochen habe. Du musst mir das Thema sagen. Es gibt tatsächlich Themen oder Anrufer, an die ich mich von vor 15 Jahren erinnere oder 13 Jahre, es kommt aufs Thema an. Sag mal. Ich habe eine Krankheit, die heißt Restless Legs, ruhelose Beine. Und tags drauf habt ihr mich angerufen und wolltet wissen, wie die Medikamente heißen, was man dagegen machen kann. Hm. Kennst du die Krankheit ruhelose Beine, Restless Legs? Also nur so ganz grob. Erklär's nochmal genau, was es ist. Ja, so habe ich dich kennengelernt. Also ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet. Meine damalige Ehefrau ging so normalerweise gegen 22 Uhr ins Bett. Und dann brach für mich die Hölle ein. Das hieß dann für mich, ich habe dann freiwillig die Parterre geschrubbt, weil ich eben halt weder sitzen noch liegen konnte. Ich konnte noch so müde sein. Ich war berufstätig, bin ich nach wie vor. Ich bin mittlerweile selbstständig. Was machst du? Ich verkaufe europaweit an namhafte Containerhersteller Duschkabinen, Waschrinnen aus Glasfaser verstärktem Kunststoff. Ah ja. So, du bist dann unruhig, weil die Beine ständig in Bewegung sind? Nee, weniger. Das sind Schmerzen. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Also unruhige Beine bedeutet nicht, dass sie ständig wackeln oder zittern. Nein. Sondern du hast Schmerzen in den Beinen. Ja, man kann einfach nicht in Ruhe sitzen oder liegen. Man ist gezwungen. Das ist wie eine Art Folter. Man ist gezwungen, entweder, ich hab im Stehen Bücher gelesen, ich habe im Stehen Dummy angeguckt. Ne? ich bin zur Toilette gegangen, obwohl ich gar nicht musste, weil ich nicht mehr sitzen konnte. Also im Stehen ist es noch am erträglichsten? Im Stehen geht's, im Laufen ist es eben halt noch besser. Ne? Noch besser. Achso, wenn du ständig in Bewegung bist, wie kann man sich diesen Schmerz vorstellen? Ist der Schmerz in den gesamten Beinen von unten bis oben? Der ist in den, das ist unterschiedlich. Bei mir ist es in den Oberschenkeln und im Unterbauch. Ach, im Unterbauch sogar? Ja, und bei anderen Leuten, also bei mir ist es schon extrem. Und bei anderen Leuten geht es sogar in die Arme hoch, ne? Also ist dann noch extremer. Und dann nennt man das dennoch unruhige Beine? Ja, ja. Auch wenn die Schmerzen woanders hingehen? Ja, das nennt man auch RLS-Syndrom. Wie kann man sich diesen Schmerz vorstellen? Ist es ein permanenter, stechender Schmerz? Ja, man kann das nicht genau definieren. Kann man wirklich nicht. Ist ein permanent stechender Schmerz. Den habe ich dann mit Gegenschmerzen versucht zu komprimieren, indem ich mir Wadenkrämpfe zugefügt habe. Indem ich war eine halbe Stunde selbst im Winter eiskalt duschen, habe dann 200 Kniebeugen gemacht und habe mich dann eiskalt und auch noch feucht von Hallo? Heute haben wir aber wieder Nachfahrer hier mit unserer Ja, da ist er. Ja, das liegt allerdings an meinem Telefon. Ah, ich hatte schon... Ich habe momentan so ein paar Probleme mit meiner Fritzbox. Das sind Schmerzen, die kann man unheimlich schlecht definieren. Also du hast diese extremen Sachen gemacht, um den Schmerz zu übertünchen. Ja, richtig, genau. Ja. Und diese Schmerzen, von denen du sprichst, hast du immer, den ganzen Tag? Ja. Und auch wenn du ins Bett gehst? Ja, speziell abends, nachts, ne? Aber wie kann man dann einschlafen, wenn man Schmerzen hat? Gar nicht. Ich habe also maximal eine Stunde in der Nacht geschlafen. Das war so in der Zeit so zwischen 4 und 5 Uhr. Also ja, ich hatte dann auch nicht mehr das, ich bin dann freiwillig aus dem Schlafzimmer, aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen. Weil ich habe da gelegen, 3 Minuten, dann bin ich aufgestanden. Ne? Und das war eine Zumutung. Fred, wie alt warst du, als du diese Erkrankung bekommen hast? Ich kann mich erstmalig daran erinnern, mein Vater war Arzt, er ist verstorben. 2002. Ich kann mich erstmalig an einen Urlaub erinnern, da war ich 12, 13. Ach so, so lange. Da sind wir mit einem VW Käfer zum Gardasee gefahren. Was man da so früher gemacht hat, ja. Ja, genau. Mit Dachgepäckträger, mit der Oma drin, meinem Bruder drin. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, bitte halt an, ich muss hier raus, ich muss laufen. Ja, habe ich. So fing es an. Ja, und da habe ich dann, sag ich mal, eine rechts, eine links gekriegt, ne, weil... Gar nicht ernst genommen wurde. Ja, genau. Sag mal, du hast... immer schlimmer, ne, und dann hinterher... Wie hat man das denn dann später behandelt? Gar nicht. Ich war also bei 30.000 Ärzten, dann fing ich an zu saufen, in Anführungsstrichen nur Bier, und dann habe ich, ja, Rezepte ausgefüllt von meinem Vater und hab gesagt, unterschreib mal, ne? Schmerzmittel? Nee, ich wusste das ja Teil seiner Zeit nicht. Die Vorrednerin, die hat... Ach, diese Beruhigungsmittel. Ja, Diazepam, das ist Valium, ne? Ach, stimmt ja auch. Ja, ja, klar. Das ist der Wirkstoff Valium. Das höre ich euch, ne? Ja, natürlich. Ja, und dann hochgefährliches Zeug. Ja, klar. Dann habe ich mir dann eben halt Diazepam, Ratiopharm, N100. Das sind dann direkt 2 N3er-Packungen, ne? Die habe ich mir dann auch gegeben seinerzeit. Also 100 Stück, ne? Wir machen mal eben einen direkten Schlenk nach heute. Ich meinte gerade irgendwie rauszuhören, oder habe ich mich jetzt getäuscht, dass es dir heute besser geht? Mir geht's heute gut, ja. Das ist ja spektakulär. Ja. Wie hat sich das entwickelt und warum geht's dir gut? Ich war vor 12, 13 Jahren, da haben wir also auch ungefähr gesprochen, da stand ich vor der Überlegung, Suizid oder Schlaflabor. Und ich habe mich dann für das Schlaflabor entschieden, zumal ich zu dem Zeitpunkt, also meine Tochter, die ist von 88, wäre also echt scheiße gewesen. Okay, aber Schlaflabor... Ja, und die haben dann eben halt endlich, nachdem ich diverse Fehldiagnosen bekommen habe, haben die dann eben halt diagnostiziert RLS-Syndrom. Das ist die häufigste neurologische Erkrankung. Und das kann man gezielt behandeln? Ja, und 99% oder nee, 90% der Ärzte stellen Fehldiagnosen. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, du hast dich da 20, 30 Jahre mit rumgeschlagen ungefähr. Ja. Und wusstest nicht, was los war. Ein bisschen mit Alkohol und Valium und allem Kram. Ja. Und würdest du heute sagen, dass du komplett geheilt bist? Nee, heilen kann man. Nee, aber du bist schmerzfrei. Oder fast schmerzfrei. Nee, ich bin absolut schmerzfrei. Absolut. Weil du nimmst ständig ein Medikament ein. Ja, also ich nehme ein Anti-Parkinson, oder beziehungsweise ich habe ein Anti-Parkinson-Medikament eingenommen. Ja. Das heißt Striaton, wirkt aber bei RLS genauso auch wie bei Parkinson nur relativ 8 Jahre. Sag mal. 7, 8 Jahre. Und danach hört das aufzuwirken. Ach so. Von jetzt auf gleich, ne? Ja. Und jetzt nehme ich momentan genau das Medikament, was in der Presse momentan so unheimlich verschrien wird. Ich nehme Tilidin. Mhm. Das ist also ein Morphium-Abkömmling, der ist versetzt mit Naloxan. Ist jetzt ein bisschen sehr speziell. Aber das kann man nicht spritzen, das verhindert dieses Naloxan, ne? Also das kann man nur oral zu sich nehmen. Aber ne? Das bedeutet, das ist ein hartes Medikament, aber das hilft dir. Ja, klar. Und das hilft dir und es geht dir gut. Mir geht's hervorragend. Ich will dir mal sagen, Fred, das ist natürlich eine tolle Rückmeldung nach so vielen Jahren, dass du dich ja nochmal gemeldet hast und jetzt auch noch ein paar Informationen so über den Sender gesagt hast. Für die Betroffenen, die haben das jetzt schon mitbekommen und auch verstanden. Mhm. Finde ich toll und gratuliere dir sehr herzlich und freue mich wirklich, dass du dich nochmal gemeldet hast. Ja. Lieber Fred, alles Gute und weiterhin toi toi toi, dass du das so im Griff behältst. Ja, danke dir. Alles Liebe. Hör mal, ich wollte noch nie ein Autogramm haben, aber jetzt möchte ich auch eins haben. Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an, leg mal auf. Okay, danke. Tschüss. So, und hier ist noch Klaus und Klaus ist 37, hallo Klaus. Hallo, grüß dich. Ich wollte mal zum Abschluss was Erfreuliches sagen, ganz kurz. Ich hatte nicht so eine ganz schöne Jugend. Ich bin vollweise aufgewachsen, 4 Heime, 2 Pflegefamilien, also nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Und hatte mich dann in recht jungen Jahren dazu entschlossen, so mit 20 mich sterilisieren zu lassen. Mhm. Weil ich gesagt habe, so Kinder und so, war nicht ganz so das Richtige. Heute bin ich 37, habe seit 6 Jahren eine Frau und habe eine glückliche Tochter. Wie ist denn das möglich? Ich habe es rückgängig machen lassen. Ah ja, das kann man ja machen, das stimmt, ja. Genau, ja. Und obwohl die Prognosen alle ja recht negativ waren, ist es in der Regel so, dass man so Proben abgeben muss. Und ich kam gar nicht bis zur dritten Probe und kam meine Frau an und... also mit 20 sterilisieren lassen. Und ja. Wie alt warst du, als du es rückgängig hast machen lassen? 9 Jahre später. Ich glaube, da wird irgendwie, jetzt mal ganz profan ausgedrückt, da wird eine Leitung durchgeschnibbelt und die kann man hinterher wieder irgendwie zusammennähen. Genau. Ne? Genau. So, ich glaube, so irgendwie kann man es erklären, ne? Genau, so aber, wird es gemacht. Aber das ist ja eine tolle Sache. Das heißt, du hast eigentlich was Endgültiges da schon entschieden und hast es dann rückgängig gemacht und es hat funktioniert. Ja, und wir hatten auch ganz schlechte Prognosen, haben gesagt, okay, mehr wie rückgängig machen kann man es nicht, wir probieren es. Mhm. Die OP war nicht ganz angenehm, läuft immer rum mit so einem dicken Kissen zwischen den Beinen. Mhm. muss man das im Krankenhaus machen lassen oder geht das ambulant? Nee, Krankenhaus, muss man schon. Weil ach so. Das ist schon ein etwas hochwertiger Eingriff. Also aufwendiger Eingriff, mit Vollnarkose und allem drum und dran. Genau. Auch einen Tag da bleiben müssen wegen den Nachblutungen und so. Ist denn die Spermaqualität, ist die so gut wie vorher auch? Ja, weiß nicht, ob du es wusstest, die Spermaqualität wird in Bronze, Silber und Gold gemessen. Nee. Doch, also, ehrlich jetzt? Ja, ehrlich. Ich hab auch geguckt, der Arzt sagte, das hat mit der Beweglichkeit zu tun und natürlich mit dem Auftritt der Mengen. Ja. Und, danach bewerten die, hast du natürlich Gold, bist du der Größte, hast du Silber, geht und Bronze ist so holala. Und was hast du? Ich habe Silber gehabt. Super. Das habe ich aber auch noch nie gehört, dass das so kategorisiert wird. Ja, ich auch nicht. Und der Arzt sagte das dann und sagte, ja, nach dem zweiten Mal, ja, wir nähern uns so dem Silber, ist okay, aber wenn noch nicht, ich sollte noch warten. Ja. Und dann meinte er so aus Scherz, ja, probieren Sie mal, wenn es klappt, dann klappt es, dann wissen Sie es ja eh, ansonsten kommen Sie nochmal. Also perfekt. Ich gratuliere. Und die Tochter ist wohl auf und alles in Ordnung. Mama und Tochter ist wohl auf, 5 Monate und das schönste Gefühl, was ich je in meinem Leben erleben durfte. Sehr gut. Schön, dass du noch angerufen hast und uns das erzählt hast. Klaus, schöne Grüße an deine Familie und alles Gute. Mach ich. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Gero Kuntermann bei der Technik. Morgen sind wir wieder da. Morgen mit einer, auch mit einer freien und offenen Themenrunde. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, sind die Leitungen geschaltet. Ihr kennt das ja, kostenfrei für euch. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.